Eine Veranstaltung zum Tag des Welttourismus 2016 fand am 27. September im Internationalen Hotel Yanggakdo statt. Dabei gab es Interpretation über den koreanischen Tourismus und Fotoausstellung. Daran nahmen die Funktionäre des betreffenden Bereiches der TVRK und die Mitarbeiter der Botschaften und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der TVRK teil. Nach den Reden sahen sich die Teilnehmer das Movie »Der koreanische Tourismus« und dann die Fotos über die monumentalen Bauwerke und berühmten Reisezentren in der TVRK an.